WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josef. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ja, Sie brauchen sich gar nicht erst entspannt zurückzulehnen. Wir brechen nämlich gleich auf in die fiktive Stadt Mekka, irgendwo im Rheinland gelegen. Früher soll da die Welt noch in Ordnung gewesen sein, sagt man sich. So eine richtige Kleinstadt-Idylle müssen wir uns darunter vorstellen. Aber die ist jetzt Vergangenheit. Jetzt geht alles langsam den Bach runter. Die Jungen hauen ab, die Bewohnerzahl schrumpft, das ganze soziale Gefüge droht auseinanderzufallen. Und diejenigen, die noch da geblieben sind, die machen dem Ortsnamen alle Ehre. Sie meckern einfach über alles. Im Rathaus hat man das Problem erkannt und will dagegen steuern. Neue Menschen sollen nach Mekka kommen, gerne auch gut ausgebildete Flüchtlinge. Aber dieser Plan sorgt nicht nur für Begeisterung, auch wenn noch gar keiner gekommen ist. Bin neulich wieder über ein Schlagloch gefahren. Ne? Ich meine, was soll ich beim Fahren wohl tun? Den Verkehr beobachten oder auf die Straße gucken, ob wieder ein Schlagloch kommt? Im Supermarkt ist auch nicht besser. Gibt echt Leute, die holen ihr Portemonnaie erst dann aus der Tasche, wenn sie den Endpreis genannt kriegen. Als wären sie überrascht, dass sie jetzt bezahlen müssen. Dann ewig im Bargeld rumkramen, merken, dass sie nicht genug dabei haben und dann noch mit Karte zahlen wollen und vom Einkauf noch nichts im Wagen haben. Wo gehen meine Steuern dahin, frage ich mich. Für Fahrradwege, die keiner nutzt. Oder einen Autobahnanschluss, den keiner braucht. Ich stehe dann in der Schlange und bin schon am Ende mit den Nerven. Und dann rennen die Leute hinter mir in der Schlange zur zweiten Kasse, wenn die aufmacht. Als wäre ich nicht da. Da platzt mir der Reifen aber sowas von. Reise nach Mekka von Rami Hamse. Was wir als absolut notwendig erachten, ist ein Culture Change. Ja, hin zu mehr Diversity Thinking. Das ist das eine, die inneren Faktoren der Region. Es muss ein Ruck durch Mekka gehen. Und das andere ist das, was rausgeht, also die Pull-Faktoren. Was Einladendes finden, was unwiderstehlich ist, der Fremde etwas Vertrautes geben. Ich verstehe. Wir haben der Kampagne ein Leading Motive verpasst. Ich präsentiere Ihnen nicht ohne Stolz den Slogan Come to Mekka. But not the one in the Middle East. Toll. Eindeutig, on point und international. Ja, super. Kann man das auch irgendwie auf Deutsch sagen? Kommen Sie nach Mekka? Sowas müsste doch auch gehen. Ja, wir können auch was auf Deutsch machen. Das wäre dann Imagepflege mit Binnenwirkung. Aber Englisch ist ein absolutes Must-Have. Ja? Sie dürfen nicht vergessen, Ihre Target Group sind keine Native Speaker. Ach so, ja. Wie meinen Sie das? Na, Ihre Zielgruppe sind keine Muttersprachler. Die sprechen Arabisch. Warum machen wir es dann nicht auf Arabisch? Das wäre ein falsches Signal. Englisch ist eine Weltsprache, ja, dadurch filtern wir. Sie wollen die Gebildeten. Und Sprache ist ein Bildungsfaktor. Ach so, natürlich. Und ganz wichtig, Crossmedia. Virals, Testimonials, Classic Advertising. Nicht nur Blabla, sondern auch Bam Bam. Ja? Selbstverständlich immer innerhalb des Budgetrahmens. Vielleicht auch Radio ist am günstigsten. Mekka, Mekka, Mekka, Mekka, Mekka. Könnten Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Gerda Kienbaum, ich bin 52 Jahre alt. Ich lese viel und spiele gern Rommy. Reicht das? Was machen Sie beruflich? Ich bin Bürgermeisterin der Gemeinde Mekka. Also wollte ich eigentlich nie sein, aber als mein Vorgänger starb, ging der Kelch an mich. Also eigentlich stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt. Aber ich konnte mich der Verantwortung nicht entziehen. Die Probleme in Mekka sind einfach zu eminent, um sie aus Angst vorm Scheitern nicht anzupacken. Was sind denn die Probleme? Das ist eine Vielzahl an Problemen. Also man könnte sagen, hier ist das Mekka des Meckerns. Sind immer die anderen schuld. Weil die Verhältnisse frustrierend sind. Strukturwandel, weniger Arbeit und gleichzeitig fehlende Fachkräfte, Bewohnerschwund, ja, naja, all das. Hier sind gute Leute, aber sie hängen in einer Wutschleife fest. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir als Gemeinde müssen aus dieser Opferrolle raus und die Lage als Chance betrachten, damit wir eine Zukunft haben. Und deswegen diese Anwerbekampagne. Das kann kann man halt wirklich nicht mehr Urlaub nennen. Ich fing auf der Rolltreppe am Flughafen, fing das schon an. Rechts stehen, links gehen. Meinst du, sie kapieren das? Denkst du Globalisierung und dann ist da genauso doof wie zu Hause. Wenn ich im Hotel ankomme, gucke ich immer zuerst, ob irgendwas am Zimmer nicht stimmt. Dann wird die Reise billiger. Man wird ja wohl eine ordentliche Unterbringung erwarten dürfen bei so viel Geld. Wenn ich labrige Brötchen haben will, dann gehe ich hier zum Billigbäcker. Da muss ich nicht um die halbe Welt reisen. War schon gut, so einen richtigen Bäcker zu haben. War eben zu teuer. Und Schwarzbrot können die anderen nicht. Nee, das können die nicht. Come to Mecca, where the future is at home. Ja, das war super, Gerda. Rhythmus stimmt noch nicht so ganz. Und bei den Tönen hängst du noch so ein bisschen daneben. Ich kauf dir noch nicht so ganz ab, dass du es fühlst. Ja. Gibst du mir noch eine, ja? Mhm. Come to Mecca, where the future is at home. Super, Gerda. Genau so, das wird der Hammer. Wer sind Sie und was machen Sie beruflich? Ich heiße Günther Klein und von Beruf bin ich Bürger. Also Berufsbürger. Beschreiben Sie doch mal hier die Problemlage. Ja, also auf den ersten Blick meint man natürlich, mit dem Haus alles in Ordnung. Also vielleicht nichts für ein Architekturalmanach, aber ein solides Haus. Verlässlich, ehrlich, so wie ich. Aber wenn man da mit einer digitalen Wasserwaage rangeht, dann stellt man fest, das Haus ist schief. Es kippt 0,5 Grad nach rechts. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ist das nicht ein bisschen kleinlich, 0,5 Grad? Naja, stellen Sie sich das doch mal vor. Sie fliegen als Passagier mit einem Flugzeug mit. Da verlassen Sie sich darauf, dass die Ingenieure ihre Arbeit gemacht haben und die Maschine theoretisch in der Luft fliegt. Sie vertrauen darauf, dass die Mechaniker das Ding ordentlich zusammengeschraubt haben. Und dann sitzen Sie da und der Pilot sagt auf einmal durch, da stimmt irgendwas nicht. Druckabfall meinetwegen. Notlandung, zum Glück nichts passiert. Zum Glück. Dann wird das Flugzeug aber inspiziert und man findet einen minimalen Konstruktionsfehler. Fehlt eine Schraube, kaum größer als eine Stecknadel. Könnte aber die Maschine theoretisch zum Absturz bringen. Finden Sie das denn auch kleinlich, ja? Come to Mecca, where the future's at home. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, schön, dass Sie alle zu dieser außerordentlichen Bürgerversammlung gekommen sind. Wie Sie wissen, leben wir in turbulenten Zeiten. Es steht nicht gut um unsere Gemeinde, weswegen jeder Einzelne und jede Einzelne sich fragen muss... Kommen Sie zur Sache, Kienbaum. So, ich habe einen Bœuf Bourguignon auf der Herdplatte. Wenn Sie sich also bitte zügig erklären könnten... Unsere Gemeinschaft altert. Uns fehlen Pflegekräfte. Mit der schrumpfenden Einwohnerzahl sinken auch die Steuereinnahmen. Ja, das ist euer Wir brauchen Problem. Neue Bewohner, aber es zieht keiner her. Und... Wer sucht eine Heimat? Genau, Flüchtlinge. Wir werben Flüchtlinge an. Ja, Sie denken jetzt vielleicht, was sollen wir mit diesen Kriegsopfern oder Wirtschaftsflüchtlingen? Die können ja nichts, die sind traumatisiert, die sind anders als wir. Aber wir wollen die Guten. Flüchtlinge aus Syrien sind außerordentlich gut ausgebildet. Viele Katholiken dabei, können Englisch, sind fleißig. Das sind die Fähigen. Die so, nehmen wir. Die, was Sie hier als die Mutter aller Lösungen präsentieren, ist der Untergang von Mekka. Genau, die Unterwanderung des Abendlandes. Ich lasse mich doch nicht von einem Mohammed ins Grab pflegen. Mein Mann hat recht. Dieses Multikulti funktioniert doch sowieso nicht. Ja, die passen überhaupt nicht zu unserer westlichen Kultur. Ich verstehe natürlich Ihre Bedenken, aber... Wir können uns nicht von der Welt abschotten und hoffen, dass alles an uns vorbeigeht. Dass wir nicht betroffen sind. Wir müssen das als Chance sehen. Anstatt uns zu verweigern, offensiv damit umgehen und das Beste daraus machen. Lassen Sie uns keine Zaungäste der Gegenwart sein. Schreiben wir uns selbst in die Geschichte rein. Die Chinesen sagen, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen... Windmühlen. Keiner fragt, ja, wo was wir die denn wollen. Überhaupt alle wohnen? Ihre Aufgabe ist es, den Bürgern zu dienen. Genau. Meine Aufgabe ist es, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was die Bedürfnisse der Zukunft sind. Genau, das weiß keiner. Und die kennt man vielleicht nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Gepflegt zu werden. So wie die Einführung des Euro. Das ist etwas, da hätten alle gesagt, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Aus Gewohnheit. Aber danach finden es alle gut. Nicht alle, Kienbaum. Nicht alle. Imagine a place full of opportunities. Discover the spirit of hope and find your way to success and happiness. A place where dreams come true. A place designed for people. A place designed for you. Come to Mecca, but not the one in the Middle East. Leere Joghurtbecher ausspülen oder nicht? Warum fühlt sich keiner zuständig, diese Frage zu beantworten? Weil wenn es nicht notwendig ist, den Joghurtbecher auszuspülen, dann will ich weder Wasser noch Zeit verschwenden. Man weiß ja gar nicht, ob die Joghurtbecher überhaupt wiederverwertet werden. Wird die gelbe Tonne nicht auch verbrannt? Wenn ich von weitem die Altglascontainer sehe, da kriege ich die Krise. Immer voll. Wieso kriegen die das nicht gebacken, die öfter zu leeren? Das muss doch in deren eigenen Interesse sein, die Rohstoffe abzuholen. Da vergeht mir die Lust und ich werfe das Glas einfach in den Hausmüll. Und dann erklären wir den Flüchtlingen, dass da kein Fensterglas reinkommt. Da fällt denen doch die Frikadelle aus dem Mund, wenn die sowas überhaupt essen. Die verbrennen ihren Müll bestimmt einfach auf der Straße. Ja, wie soll man denn da zusammenleben können? Bitte stellen Sie doch mal kurz vor. Ich bin Sabine Steinhaus und ich wohne hier in Mecca, seit ich denken kann. Ich sage bewusst wohnen, weil leben kann man hier nicht so gut. Die Stimmung hier, die schlägt mir schon sehr aufs Gemüt. Und Ihr Beruf? Ich bin in einer Phase der Umorientierung. Ich arbeite gern mit Menschen. Wollen Sie denn in Mekka bleiben? Das ist eine gute Frage. Weil ich in letzter Zeit tatsächlich darüber nachgedacht habe, wegzuziehen. Ich bin 35 Jahre alt und glaube, ich bin hier eine der Jüngsten in Mekka. Das ist so, als ob man an der Bushaltestelle warten würde, aber weiß, dass eigentlich kein Bus mehr kommt. Aber man wünscht es sich halt stark. Und ich weiß nicht, ob das Gras überall grüner ist. Wie finden Sie denn die Kampagne der Bürgermeisterin? Ich finde die super. Ganz ehrlich. Ich glaube, Mekka kann frischen Wind ganz gut gebrauchen. Mekka den Meckerern! Mekka den Meckerern! Auf dem Rathausvorplatz hat sich eine Gruppe Bürger versammelt, die lautstark ihren Unmut äußert. Was ist Ihre Botschaft? Ja, wir lassen uns hier nicht zu ewig Gestrigen abstempeln. Nur weil wir Werte haben, Traditionen. Wir wollen das Gute bewahren und haben das Recht dazu. Wir sind keine schlechten Menschen. Aber wir haben das Gefühl, dass es mit unserer westlichen Kultur abwärts geht. Wer ist wir? Ja, meine Frau und ich. Ja, ich würde das nicht so extrem ausdrücken, aber ich stehe natürlich hinter meinem Mann. Ach, die Steinhaus. Ihre schöne Zukunft wird es nicht geben, wenn die alle kommen. Wir sind hier nicht das Sozialamt der Welt. Asyl muss die Ausnahme bleiben. Wissen Sie, wo es auch schön ist? Im inneren Asyl. Da sollten Sie mehr klein. Ohne Rückticket. Lernen Sie doch erstmal die Meinung anderer zu tolerieren, Steinhaus. Zukunft statt Angst. Zukunft statt Angst. Ja, herzlich willkommen zum Jourfix. Wir wollen uns heute kurz über den aktuellen Stand der Kampagne beraten. Für das Protokoll, anwesend sind meine Wenigkeit, Gerda Kienbaum, Vizebürgermeister Horst Matschkopf und Büroleiterin Melanie Brennecke. Protokoll führt Melanie Brennecke. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Frau Steinhaus ein Willkommensfest plant. Melanie? Ja, habe ich auch gehört. Schön, sehr schön. Wir unterstützen das. Was sagt die Presse? Ist nicht dafür, aber auch nicht dagegen. Fast schon neutral. Na, immerhin. Ja, wir sollten vielleicht noch was... Ja, wir sollten vielleicht noch was gegen die Anti-Stimmung im Ort machen. Ja, schön. Ideen? Vielleicht einen Kurs anbieten. Der Fremde, dein Freund oder sowas. Naja, also wir in Mekka sind ja nicht fremdenfeindlich, oder? Ah. Ein Kurs an sich klingt gut. Es muss um das Gefühl gehen, das man als Bürger hier hat. So ganz grundsätzlich, meine ich. Wir brauchen ein Change of Culture. Wie wäre es mit Freude statt Wut? Wie sie mehr aus ihrem Leben rausholen. Ja, dürfte halt nicht freiwillig sein, nicht? Damit da überhaupt jemand hinkommt. Wir wollen ja praktisch an die Gefühls-DNA der Bürger. Also, wir können niemanden zur Teilnahme zwingen. Wir könnten aber einen Gewinn in Aussicht stellen für alle, die mitmachen. Melanie, ist das Bauland an der Dingenstraße immer noch Gemeindeeigentum? Ja. Verlosen wir es. Wenn die da neue Kopftücher brauchen, sowas haben wir doch nicht. Dann machen die ihre eigenen Läden auf und wir haben hier Orientbazar. Oder die kaufen den Stoffladen leer. Da bleibt da nichts mehr für uns übrig. Oder die bestellen im Internet. Und wer hat was davon? Die Post, sonst niemand. Die klingelt jetzt schon 10-mal am Tag bei mir und wollen Pakete für die Nachbarn abgeben. Da könnte ich eine Filiale aufmachen. Und wenn man selber ein Paket erwartet, extra zu Hause bleibt, dann klingelt der Tuppes nicht und legt einfach einen Zettel in den Briefkasten. Nicht angetroffen, sag mal, geht's noch? Meckerer, aufgepasst! Seien Sie dabei, wenn ein Stück Heimat einen neuen Besitzer sucht. Gewinnen Sie das Bauland an der Dingensstraße und bauen Sie sich Ihr Traumhaus für eine bessere Zukunft. Teilnahmebedingungen im Internet oder an der Infotafel im Rathaus. Ja, erstmal willkommen an alle. Ich bin Hedi Larsen und ich bin schon seit vielen Jahren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung tätig. Ich freue mich, dass wir heute den Tag gemeinsam verbringen werden und wünsche uns allen ein konstruktives Miteinander. Wichtig wird sein, dass wir zuhören, mit Wertschätzung diskutieren und gewaltfrei kommunizieren. Vielleicht beginnen wir dann damit, dass sich alle kurz vorstellen. Und dann direkt, was erwartet jeder Einzelne von unserem heutigen Thema? Freude statt Wut. Bitte, fangen Sie doch einfach an, oder? Klein. Günther Klein. Aber das wissen ja alle hier. Ja, danke. Und Sie? Marietta Klein, ich bin die Ehefrau von Günther. Meine Ehefrau. Herr Klein. Mein Name ist Hans-Jörg Bachmann. Und ich bin Vorsitzender der Handwerkerinnung hier in Mecker. Ja. Bitte? Sabine Steinhaus und ich bin auch Meckerin. Also ich lebe hier. Ja, und ich freue mich total über diesen Workshop, weil ich schon damit angefangen habe, den Frust nicht mehr so an mich rankommen zu lassen. Ja, und da möchte ich auch noch mehr rausholen aus mir selbst. Gut, gut. Also ich bin nicht hier, um meine Persönlichkeit zu ändern. Ich mache nur mit, um das Bauland zu gewinnen. Bauland? Und ich bin hier, um die Chance zu erhöhen, dass das Bauland in die Hände unserer Familie fällt. Mein Ziel ist, dass das Bauland auf keinen Fall dem Kleinen zugesprochen wird. Ja, es steht mir aber zu, Bachmann. Mein Haus ist marode. Die Betriebe hier schaffen es nicht, es instand zu halten. Und ich sehe nicht ein, warum ich alles selber machen soll, wenn ich dafür bezahle. Gut, lassen Sie uns doch bitte auf das eigentliche Thema zurückkommen. Entschuldigung, aber so kann ich das nicht auf meinem Betrieb sitzen lassen. Oh. Herr Klein, Sie wissen, dass es in Ihrem Fall diverse bauliche Abnahmen gab. Es wurden Sachverständige und neutrale Gutachter hinzugezogen, aha, die übereinstimmend befunden haben, dass alles tipptopp ausgeführt wurde. Ach, so Quatsch. Vielleicht sollten Sie wegen Phantomschmerzen mal zum Neurologen oder die Therapeutin hier konsultieren. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir im Ort immer weniger ansässige Betriebe haben, unter anderem auch wegen Ihnen. Ach, durch Ihre permanente Meckelei und nicht zuletzt Ihre unsägliche Zahlungsmoral haben inhabergeführte Familienunternehmen Insolvenz anmelden müssen. Erzählen Sie doch hier keine Märchen, Bachmann. Sagen Sie doch auch mal was, Frau Klein. Was soll sie denn dazu sagen? Finden Sie das Verhalten Ihres Mannes in Ordnung? Sie haben mir doch neulich im Vertrauen erzählt, dass Sie weg wollen. Wie bitte? Ja, aber wegen meinem Mann, nicht aus Sehnsucht oder so. Ich dachte, vielleicht tut es dem Günther ganz gut, mal aus Mekka rauszukommen. Marietta! Sie wollen also Veränderung, Frau Klein. Sehe ich das richtig? Ich will, dass Günther glücklich wird. Na ja, da haben wir doch was, dem wir nachgehen können. Also ich glaube, es wird ein guter Tag. Come to Mekka, where the future is at home. Ja, also erstmal vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? First of all, thank you for your application. How did you discover Mecca? Yes, thank you. Er bedankt sich ebenfalls. Ich würde ihm jetzt gerne ein paar Fragen stellen, dann kann ich mir ein Bild davon machen, mit wem wir es zu tun haben, für den Fall, dass wir Ihrer Bewerbung zustimmen. Now some questions to get to know you. Yes, okay. Ja, in Ordnung. Haben Sie Familie? Do you have family? Yes, yes, family. Ja, hat er. Sehr schön. Was ist denn Ihr Beruf? What is your profession? No, Professor. I work Ingenieur. Er ist kein Professor, er ist Ingenieur. Was für ein Ingenieur? What kind of engineering? Yes, Ingenieur. Er sagt nochmal Ingenieur. Na, ist ja nicht so wichtig. Wir brauchen hier sowieso keine Ingenieure. Soll ich das übersetzen? Nein, danke. Fragen Sie ihn bitte, ob er plant, sich hier in Mekka zu integrieren? Do you plan to integrate yourself here in Mekka? Yes, live in Mekka. Yes, application. Ich glaube, er hat die Frage nicht wirklich verstanden. Verstehe, verstehe. Können Sie denn auch Arabisch, Melanie? Leider nicht, nein. Gut, also den letzten Satz kriege ich selber hin. Oh, thanks you very much. Don't call us, we call you. Yes? Yes, thank you. Die Kulturen müssen halt zusammenpassen. Hm, das meine ich auch. Dann hast du dann einen gemütlichen Grillabend und bist umzingelt von Antialkoholikern. Das geht doch nicht. Dann heißt es Wintermarkt. Und nicht mehr Weihnachtsmarkt. Und erklär denen mal ein Schützenfest. Das ist doch unser Brauchtum. Obwohl, wenn die aus dem Krieg kommen, können die bestimmt gut schießen. Ich sagte Marietta, wenn wir das Bauland kriegen, verkaufen wir das Haus und machen es uns endlich mal richtig schön. Wir können noch mal neu anfangen, Günther. Ja, das Leben genießen, einfach mal die Welt draußen lassen. Das klingt schön und ist gut für dein Herz. Ja, Marietta, mein Herz. Begegnen, reden, zuhören, verstehen. Mecker und Mach, der Heimat-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, hier bei Mecker und Mach. Heute mehr zum Thema Machen, würde ich sagen. Bei mir ist unsere allseits geschätzte Mitbürgerin Sabine Steinhaus. Hallo, Sabine. Hallo, ich freue mich total, dabei zu sein. Das ist Ihr erstes Mal, oder? Ja. Sabine, Sie sind heute hier, weil es etwas Freudiges zu verkünden gibt. Sie haben es ja schon vorher erfahren, aber jetzt wollen wir es auch den Zuhörern verraten. Sie haben das Bauland an der Dingensstraße gewonnen. Ja, ich weiß. Herzlichen Glückwunsch. Was haben Sie damit vor? Vielen Dank erstmal. Also ich bin in mich gegangen und dann habe ich mich gefragt, was soll ich mit Bauland anfangen? Ja, und da wurde mir klar, ich werde es verschenken. Ach so. Ja, an den ersten syrischen Flüchtling, der kommen wird. So ein Eigenheim, das macht ja heimisch. Kann man so sagen. Ich finde übrigens den frischen Wind, den Sie hier durchblasen, super. Wollte ich auch mal persönlich sagen. Ja. Denn wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Hast du auch gehört? Wir wollen jetzt eine Moschee bauen lassen da auf dem Grundstück. Ich habe gehört, da sollen Windräder hin. Mal abgesehen davon, dass sie überhaupt nicht zu unserer Architektur passt, ne? Da weckt sich da jeden Morgen so ein Vorsänger. Das ist mir egal, wie viel Strom die produzieren. Wenn ich vom Lärm eines Windrads nicht schlafen kann, dann will ich die hier nicht haben. Und die Gerüche hier vom Essen, die Gewürze und all das, ganz ehrlich, springt mir die Nadel von der Platte. Warum können nicht Spanier oder Portugiesen kommen? Mit denen kann man wenigstens reden. Na, da finde ich auch das Essen lecker. Keine Griechen. Nee, die sind undankbar. Ja, schön, dass ihr da seid und euch genauso wie ich auf unsere neuen Nachbarn freut. Wir wollen natürlich Starthilfe geben und Willkommenskultur leben. Aber Integration ist keine Einbahnstraße. Die Neuen und die Alten müssen sich ein Stück weit aufeinander zubewegen. Und weil wir nicht wissen, wer da zu uns kommen wird, habe ich heute Nabil eingeladen. Hallo Nabil. Hallo. Nabil lebt in Köln seit 2 Jahren, ja? Seit 2 Jahren, ja. Und Nabil wird uns heute helfen, kann ich sagen, den Syrer an sich zu verstehen? Syrer, ja. Wir wollen ja nicht in Fettnäpfchen treten und Nabil ein bisschen ausfragen. Nabil, wie begrüßt man sich denn in Syrien? Sagt man Hallo? Ja, Hallo oder Guten Tag. Und auf Syrisch? Marhaba oder Salamu alaikum. Mahaba oder Salam alaikum? Jetzt alle? Mahaba oder Salam alaikum. Und gibt man sich die Hand? Bei Männern ja, bei Frauen nein. Bei Frauen Hand auf Herz. Ach, wie schön. Man könnte meinen, das ist ja viel respektvoller. Ja, Männer mit Hand, bei Frauen Hand auf Herz. Und glaubst du, die Syrer freuen sich, wenn syrische Musik zu hören ist, wenn sie eintreffen? Musik ist schon, ja. Und vielleicht auch was Syrisches zu essen? Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Nabil, dass du die Reise auf dich genommen hast und uns die Tür zu deiner Kultur ein Spalt weit aufgemacht hast. Soll ich Tür aufmachen? Nein. Danke, Nabil. Ja, also wir haben uns jetzt für einen Bewerber entschieden, einen Krankenpfleger. Die Papiere sind unterschrieben und wir sind glücklich, wenn er kommt. Wann soll er denn kommen? Vor einer halben Stunde. Und weiß er, dass er das Bauland bekommt? Ja, er freut sich wahnsinnig darauf, wurde mir gesagt. Also da sind Frau Steinhaus und ich unterschiedlicher Meinung. Ich glaube nicht, dass das ein Kriterium ist. Die Leute haben doch nichts, da denken die doch nicht ans Häuser bauen. Aber gewonnen ist gewonnen, da kann sie frei entscheiden. Und Gewinn macht den Menschen mutig, hat Shakespeare gesagt. Radio Mekka, die Nachrichten. Mekka. Auf dem Bauland an der Dingenstraße hat sich heute ein Bürger eingemauert. Wie die Polizei berichtet, konnte der Mann an seinem Vorhaben nicht gehindert werden, da der Bürger das Bauland als Eigentum deklariert habe. Unser Reporter Hani Ramsi berichtet. Es ist eine tragische Geschichte, die so nur das Leben schreiben kann. Der selbsternannte Berufsbürger Günther Klein, den seine Mitmenschen als glückliche und umgängliche Person beschreiben, sah sich heute Morgen gezwungen, wie er sagt, aus Protest an der neuen Wirklichkeit in Mekka, der Welt zu entschwinden. Man wollte mich brechen, jetzt bin ich kaputt. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr zu der Welt oder die Welt nicht mehr zu mir passt. Es tut mir leid, Marietta. Ich war eh nicht gut für dich. Günther Klein hinterlässt eine Ehefrau und einen eigenen Angaben zufolge marodes Eigenheim. Hier ist das. Also ich glaube, hier ist er drin. Können Sie was hören? Günther? Günther, bist du da drin? Das mit dem inneren Asyl, das habe ich doch so nicht gemeint, Herr Klein. Günther, bleib doch bei mir. Herr Klein, wir sind doch eine Familie. Wir können über alles reden. Ihre Wut ist ein Geschenk. Das hat Mahatma Gandhi gesagt. Sie kann ein Motor für unsere ganze Gemeinde sein. Ich überschreibe Ihnen gerne das Bauland. Ich brauche das doch eh nicht. Und Oscar Wilde hat gesagt, Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Sie können noch so viel Erfolg haben. Alles wird gut, Günther. Der syrische Altenpfleger kommt nicht, Herr Klein. Sie haben gewonnen. Wenn Sie wollen, dann kann ich Sie auch in den Tod pflegen. Entschuldigung, ich meine, bis zum Tod. Aus der Sicht des Universums ist diese Geschichte doch gar nicht so schrecklich. Wühlen Sie doch mal in Ihren Gefühlen, Herr Klein. Ist doch kein Feuer mehr, das brennt. Ja, Günther, hast du für unsere Zukunft kein Brennholz mehr über? Ja, also gut, ich muss auch wieder los. Irgendwo eröffnet irgendwas, ich muss das Band durchschneiden. Ich komme mit. Sollen wir was essen gehen? Für einen kleinen Imbiss hätte ich wohl noch Zeit. Italienisch? Ich hätte ja eigentlich Lust auf eine Falafel. Gibt's aber nicht. Kommen Sie mit, Frau Klein? Oh, ich will eigentlich noch ein bisschen bei Günther bleiben. Verständlich. Aber das Leben muss ja weitergehen. Jetzt können Sie all die Dinge tun, die Sie schon immer tun wollten. Ich könnte ein bisschen was von der Welt sehen. Das ist die richtige Einstellung. Wissen Sie, was Novalis gesagt hat? Durch den Tod wird das Leben verstärkt. Oh, Sie haben immer einen passenden Spruch parat, Frau Kienbaum. Toll. Danke. Habe ich aus dem Internet. Hier noch einer. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Was machen Sie denn jetzt mit dem Bauland? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Kulturzentrum? Machen Sie doch einen Falafelladen auf. Ja, so einen großen. Das wäre eine Attraktion für die ganze Region. Machen wir auch ein ordentliches Eröffnungsfest. Sie meinen so mit Band und allem? Dass Sie dann durchschneiden? Genau das meine ich. Wie toll. Da wird ein Traum wahr, den ich nie hatte. Reise nach Mekka von Rami Hamse. Mit Imke Büchel als Gerda Kienbaum, Andreas Schröders als Günther Klein, Miriam Heimann als Sabine Steinhaus, Eva Manschott als Marietta Klein und vielen anderen. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz: Nadja Kukuli-Marx. Regie: Rami Hamse. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Christina Hensel.